Herr Rossi? Alles in Ordnung, Herr Rossi? Wissen Sie, wo Sie sind? Das wollte ich Sie fragen. Sie sind in der Neurochirurgie der Uniklinik. Aha, weshalb? Sie haben eine Kopfverletzung, Schädel-Hirn-Trauma. Sie haben einen Schlag auf den Kopf gekriegt. Wie das? Das wollte ich Sie fragen. Seit wann bin ich hier? Seit 5 Tagen. Ich war 5 Tage im Koma? Nein, Sie sind seit 3 Tagen wach. Ja, ich erinnere mich nicht. Das hängt mit Ihrer Kopfverletzung zusammen. Ist sie so schlimm? Es geht. Kein Schädelbruch und keine Blutung. Wo ist meine Freundin? Ich nehme mal an, zu Hause. Es ist kurz nach Mitternacht. Ist sie schon lange gegangen? Ich weiß nicht. Ich bin die Nachtschwester. Norina. Hallo, Fabio. Hallo. Wer sind Sie? Ich habe Sie noch nie gesehen. Ein perfekter Freund. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Martin Suter. Wer ist die Frau, die mich täglich besuchen kommt? Marlene. Und Norina? Ihr seid getrennt. Du siehst heute besser aus. Wie geht's dir? Ich hab's vergessen. Siehst du, Norina? Sie war noch nie hier. Überrascht dich das? Lukas, mich überrascht alles, was mit den letzten Wochen zu tun hat. Tut mir leid, Fabio. Eine delikate Geschichte. Also, du und Norina auf den Punkt gebracht. Du bist mit Marlene ins Bett und Norina hat dich erwischt. Daraufhin hat sie dich rausgeschmissen. Ich begreife das nicht. Also, wenn man Marlene so sieht. Ja, ja, schon, aber ich fühle nichts. Sie ist mir fremd. Das letzte Mal hat es dir großen Spaß gemacht, das zu ändern. Ich stelle mich neuerdings schlafend, wenn sie mich besucht. Dann sitzt sie neben meinem Bett, streichelt meine gefühllose Wange und riecht gut. Am Anfang habe ich mit ihr geredet wie mit einer Sessellift-Bekanntschaft. Das hat sie traurig gemacht. Sie scheint sehr darunter zu leiden, dass ich mich an nichts erinnere. Waren Sie schon bei der Physiotherapie? Physiotherapie, Tomographie, Elektroenzephalographie, wie jeden Morgen. Meine rechte Gesichtshälfte ist immer noch taub. Ja, Sie haben eine Fissur des rechten Orbitalbodens, die den Nervus ophthalmicus einklemmt. Daher die Taubheitsgefühle. Werden Sie sich zurückentwickeln? Davon ist auszugehen. Was ist Ihre letzte Erinnerung? Das Interview mit einem Lokführer. Es ging um eine Reportage über Lokomotivführer, denen sich Selbstmörder vor die Lok geworfen haben. Danach ist nur noch ein schwarzes Loch. Was denn, wenn mein Gedächtnis nicht wieder zurückkommt? Haben Sie Geduld. Sie leiden unter einer retrograden und einer anterograden Amnesie. Das braucht einfach Zeit. Man muss den Zugang wiederfinden. Und manchmal findet man ihn nie mehr. Wer sagt das? Sie, gestern. Nicht vorgestern? Überlegen Sie. Gestern. Weshalb sind Sie so sicher? Vorgestern hatten Sie frei. Ich glaube, ich kann Sie bald nach Hause schicken. Was mache ich bloß, wenn die letzten 50 Tage meines Lebens verloren bleiben? Tun Sie sie zu den ersten 4 Jahren Ihres Lebens. An die können Sie sich auch nicht mehr erinnern. Ja, aber die waren nicht so schicksalhaft. Darüber lässt sich streiten. Steig ein! Ja, ja, sieh mich nicht so an. Mit Verband war ich auch nicht attraktiver. Außerdem ist Baseballmütze immer noch besser als ein hipper Millimeterschnitt. Wo fahren wir denn hin? Amselweg 74 zu Marlene, dein neuer Wohnort. Dahin bin ich umgezogen? Du fandst es mal ziemlich schick. Gute Adresse. Und Marlene gibt sich viel Mühe, es dir gemütlich zu machen. Welcome back. Was für ein fürstlicher Empfang. Willkommen, Fabio. Ich freue mich so, dass du wieder da bist. Ich dachte, ein Candlelight-Dinner zu Hause wäre das Richtige für dich. Mit deinem Lieblingsessen. Lachs mit Zwiebelringen, Kapern und Meerrettichsoße. Aha, wirklich? Das kannst du doch nicht vergessen haben. Offensichtlich schon. Und die Wohnung? Keinen Schimmer. Und das hier? Hast du das auch vergessen? Muss ich dir zeigen, wie es geht? Im Spiegel ein Fremder. Ein Mann in Boxershorts und weißem T-Shirt. Im rechten Auge eine gelbliche Verfärbung von einem Bluterguss. Ein mit schwarzen Fäden vernähter Riss in der Kopfhaut. Die rechte Gesichtshälfte immer noch taub. Wo ist Norina? Ich kann sie nirgends erreichen und sie ruft nie zurück. Norina möchte nicht mit dir sprechen. Noch nicht. Sie braucht mehr Zeit. Das lässt sie durch dich ausrichten. Knallhart. Ich meine, dass sie mich nicht mehr liebt, okay. Aber einen, mit dem man 3 Jahre lang zusammengelebt hat, zu helfen, seine Amnesie zu überwinden, das hat doch nichts mit Liebe zu tun. nur mit Nächstenliebe. Mann, Fabio, du bist jetzt mit Marleen zusammen. Auf eigenes Betreiben. Ja, Marleen, Marleen. Hat Norina einen neuen? Sehr gesprächig bist du nicht. Hör mal, Lukas, du weißt vielleicht nicht, wie es ist, wenn dir 50 Tage aus deiner Biografie fehlen. Du fühlst dich mit einem Mal so verloren. Ich brauche jemanden, der mir hilft, das zu rekonstruieren, an was ich mich nicht mehr erinnere. Jemand, auf den ich mich hundertprozentig verlassen kann. Bislang warst du das immer für mich. Aber ich weiß wenig aus dieser Zeit. Wir hatten kaum noch Kontakt. Du hast in anderen Kreisen verkehrt. In welchen? Frag Marleen. Was habe ich geschrieben seit der Lokomotivführersache? Nichts. In 3 Wochen nichts? Du hast recherchiert. Ja, was? Du hast ein ziemliches Geheimnis draus gemacht. Mann, Lukas, wir waren doch immer ein unschlagbares Team. Erzähl mir nicht, dass du nicht gewusst hast, woran ich gearbeitet habe. Du wolltest es mir nicht verraten, Fabio. Fabio, schön, dich wieder auf den Beinen zu sehen. Was macht der Typ in meinem Platz? Berlauer? Ich glaube, der ist an einer Geschichte über japanische Reisegruppen. Das scheint ziemlich straff an organisiert. An meinem Platz, ja. Also ich bin abgeschrieben. Bevor du weiter die beleidigte Leberwurst spielst, sieh dir das lieber mal an. Lieber Steffen, beziehe mich auf unsere mündliche Unterredung, bestätige meine Kündigung per Ende August dieses Jahres aus besprochenen Gründen. Mir stehen noch 18 Ferientage zu, das heißt, mein letzter Arbeitstag ist der 8. August, falls meine Nachfrage vor diesem Datum geregelt ist, bin ich auch in einem früheren Termin einverstanden. Danke für das offene Gespräch und dein Verständnis, Fabio Rossi. Ich habe von deinen Gedächtnisproblemen gehört. Gedächtnisprobleme? Ich habe einen Blackout von 50 Tagen. Das tut mir leid, du kannst natürlich jederzeit, also wenn du Lust hast, eine Geschichte für uns zu machen. Ja, was waren denn die Gründe für meine Kündigung? Persönliche. Mir kannst du sie ja sagen. Das waren deine Worte. Aus persönlichen Gründen wolltest du dich verändern. Mehr hast du nicht verraten. Hast du versucht, mich umzustimmen? Ich habe schon viele Lohngespräche geführt, Fabio. Das mit dir war keines. Lass mich nie mehr so reinrasseln. Du musst doch gewusst haben, dass ich gekündigt hatte. Ich dachte, das hätte noch Zeit. Ich konnte doch nicht an, dass du gleich am ersten Tag in die Redaktion rennst. Tut mir leid. Ja, immer tut allen alles leid. Lukas hat mich auch ins offene Messer laufen lassen. Diese Hitze ist unerträglich. Warst du bei deiner Physiotherapeutin? Ich wollte mit dem Fahrrad hin, aber ich bin nur so durch die Landschaft geschlingert. Irgendwie klappt das mit meinem Gleichgewicht noch nicht. Erzähl mir was über mich. Wir haben uns kennengelernt bei einem Pressefrühstück für die Einführung von Bifib. Bifib? Ein Ballaststoff angereicherter Bifidus-Drink. Sowas hätte mich nie interessiert. Und ob dich das interessierte? Du hast mich danach mit Fragen nur so bombardiert. Und mich für denselben Abend zum Essen eingeladen. Ja und? Ich habe zugesagt. Pressearbeit. Wir sind dann ins Republik gegangen. In diesen Spießerladen? Du wolltest wohl nicht gesehen werden. Danach sind wir gleich hierher. Und Norina? Eine Norina hast du nicht erwähnt. Ich gab mich als Single aus? Diese Frage haben wir nicht erörtert. 2.45 Uhr in der Früh. Mein Hirn rotiert, es versucht, die Bruchstücke wieder zu einem ganzen Bild zusammenzufügen. Ich muss unbedingt an die fehlenden Informationen ran. Mein Taschencomputer, der Palm, der lag doch immer in der obersten Schublade. Wieso ist er nicht an seinem Platz? Na gut, es geht auch anders. Okay, und nun das Taschencomputerprogramm. Na bitte. Ha, alles da. Was ist das denn? Letzte Datensicherung 6. Juni, 2 Wochen vor dem Unfall. Das kann ja wohl nicht sein. Ich habe doch immer alle Termine des Palms regelmäßig auf der Festplatte gesichert. Norina Kessler, ich bin unterwegs. Hinterlassen Sie eine Nachricht oder versuchen Sie es auf meinem Handy. Ja, das tue ich ja schon die ganze Zeit. Du rufst noch nie zurück. Bitte melde dich, es ist dringend. Norina Kessler, ich bin unterwegs. Hinterlassen Sie eine Nachricht oder versuchen Sie es auf meinem Handy. Ich habe dich mit Lukas gesehen. Ich habe heute Morgen vor der Wohnung gestanden und musste zusehen, wie ihr gut gelaunt aus der Tür spaziert seid. Anschluss Zürich 845731. Lukas Jäger, ich bin im Augenblick nicht zu erreichen. Ich melde mich später. Sauhund. Was war das? Sex. Was ist los mit dir? Wusstest du das von Norina und Lukas? Ja. Und warum hast du mir nichts gesagt? Es war an Lukas, es dir zu sagen. Dazu war er zu feige. Für ihn ist es auch nicht einfach. Ach, der arme Lukas, ich bin gerührt. Mir wird der Boden unter den Füßen weggezogen. Ich habe meinen Job verloren, mein Gedächtnis, meine Frau, meinen Freund. Aber für Lukas ist das auch nicht einfach. Lukas, ja? Alles, was er ist, verdankt er mir. Ich habe ihn Rufe aufgeschwatzt, als journalistisches Urvieh, als nicht abzuschüttelnder Rechercheur, als Mann mit dem unfehlbaren Riecher für den Primeur. Ich habe ihn aus dem Mief des Oberländer Boten befreit und ich habe ihm vertraut. Und dann spielt er hinter meinem Rücken den Witwentröster und hat nicht den Mumm, mir in die Augen zu schauen und zu sagen, ach übrigens, damit ich es nicht vergesse, ich fick jetzt deine Alte. Norina war nicht mehr deine Frau. Ja, aber Ex-Frauen sind auch tabu. Es tut mir leid, wir haben nie über Norina gesprochen. Ich wusste nicht, dass sie dir noch so wichtig ist. Ist ein bisschen Schinken, ich habe ihn extra für dich gekauft. Ich fresse keinen verdammten gekochten Schinken. Ich habe nie verdammten gekochten Schinken gefressen. Falscher Code. Okay, letzter Versuch. 11.06.82, der Tag, an dem Italien im Endspiel Deutschland besiegte. Das weiß ich doch 100 pro. Verdammt, was heißt denn Karte eingezogen? Scheiße. Wie geht es Ihnen, Herr Rossi? Vom rechten Jochbogen bis zu den Zähnen des rechten Oberkiefers habe ich kein Gefühl. Meine Erinnerung endet am 8. Mai und beginnt erst wieder am 5. Tag meines Krankenhausaufenthaltes. Aber ich nehme an, Sie haben ja beruflich oft mit Leuten zu tun, die Gedächtnislücken haben. Ja, das kommt vor. Ich bin froh, dass Sie es mit Humor nehmen. Am 21. Juni um 16.12 Uhr wurden Sie bei der Endstation Wiesenhalde von einer Streife aufgegriffen. Sie waren am Kopf verletzt und verwirrt. Ein älteres Ehepaar mit Namen Strittmatter hatte sich um Sie gekümmert und die Streife gerufen. Hier nochmal fürs Protokoll. Erinnern Sie sich an den Vorfall? Nein. Wir gehen von einem Raubüberfall aus. Der oder die Täter wurden gestört, denn sie hatten alle Wertsachen, Geld, Ausweis und Handy noch bei sich. Im Übrigen suchen wir noch nach weiteren Zeugen. Aber verraten Sie mir, Herr Rossi, was haben Sie eigentlich bei der Endstation Wiesenhalde zu suchen? Ich war da mal auf einem Waldlehrpfad in der 4. Klasse. Nichts bei den Verlagsunterlagen. Ein Zeitungsartikel überschrieben, die Wut des Lokführers auf den Selbstmörder. Nichts Wichtiges auf der Diskette, auch hier fehlen die Daten der letzten Woche vor dem Unfall. Letzte elektronische Nachricht vom 10. Juni. Entschuldige mich beim Training, bleibe einen Tag länger, herzlichst Lukas, ja. Verbindung zum Verlagsserver ist auch abgerissen, keine Zugangsberechtigung mehr. Na gut, Marlene hat sich bereit erklärt, mir bei der Rekonstruktion zu helfen. Es beginnt mit dem 24. Mai, dem ersten Tag der Amnesie. Da haben wir uns zum ersten Mal gesehen, 24. Mai. Du bist im Lemieux-Pressefrühstück im Hotel Olac erschienen. Einführungen von Konsumgütern fallen nicht in mein Ressort, wirklich. Was war denn deine Rolle bei dem Anlass? Ich habe das Pressedossier geschrieben, die Einladung verschickt, das Ganze organisiert, die Journalisten betreut. Du schreibst Pressetexte? Was braucht man da für eine Ausbildung? Unterschiedlich. Ich war Journalistin. Wo? Beim Oberländer Boten. Da war doch Lukas auch. Er ging kurz, nachdem ich dort mein Praktikum angefangen hatte. Ich hatte keine Ahnung, dass du Lukas von früher her kanntest. Hattet ihr noch Kontakt? Natürlich. Kontakte zu Journalisten sind mein Job. Ihm habe ich auch die Einladung geschickt. Du hast ihm die Einladung geschickt und ich bin gekommen? Du hast gesagt, dass du dich für das Produkt interessierst. Für einen Milchdrink? Einen mit Weizenfasern angereicherten Bifidus-Drink. Die probiotischen Mikroorganismen im Bifidus sind gut für die Verdauung, stärken die natürlichen Abwehrkräfte, erhöhen die Aufnahmefähigkeit von Kalzium und verbessern die Schilddrüsenfunktion, weil sie Jod enthalten. Die Weizenfasern sorgen für den Ballaststoff. Functional Food nennt sich das. Je mehr du mir erzählst, desto weniger verstehe ich, dass ich deswegen gekommen sein soll. Vielleicht war es nur ein Vorwand? Marlene, ich fühle mich wie ein Fremder im eigenen Leben. Wen kann ich über die letzten Wochen noch alles befragen? Freddy Keller. Mit ihm hattest du am meisten Kontakt. Ich bin's, Lukas. Ich glaube, wir sollten reden. Das glaube ich nicht. Du warst schon mal attraktiver. Oh, danke. Ich wusste doch, dass du mir weiterhilfst. Was willst du wissen? Ja, wie haben wir uns wieder getroffen? Wir haben uns mindestens 10 Jahre nicht gesehen. Im Landeck. Zufällig? Natürlich. Ich verkehre sonst nicht in der alternativen Prosecco-Szene. Mein Boot hatte eine Panne. Du warst dort mit, wie hieß sie noch? Marlene. Nein, die Dunkelhaarige. Norina. Ja, du warst mit Norina zusammen, ich mit Libellula. Deine Frau. Mein Motorboot. Ich habe mich zu euch an die Bar gesetzt, bis der Werftmechaniker kam. Ein paar Tage später hast du mich angerufen. Und ab da haben wir uns öfter mal getroffen. Zum Essen. Essen, trinken, reden. Worüber? Über das Leben, über Geld. Vor allem über Geld und Frauen. Wenn du mich fragst, du hattest die Nase voll von deiner Welt und hast jemanden gesucht, der dir eine andere zeigt. Und dann habe ich dich gefunden? Als wir uns wiedergesehen haben, warst du ein 33-jähriger Spießer. Und danach war ich kein Spießer mehr. Du warst auf dem Weg der Besserung. Scheiße! Und Klappe! Das ist ja ohrenbetäubend. Oh, schon das vierte Mal für heute. Sonst fliegen die hier nie. Sieht feierlich aus. Wie in der Kirche. Was dreht ihr denn? Friedrich Glauser, seinen ersten Krimi, Tee der drei alten Damen. Galt lange Zeit als unverfilmbar. Ich muss mich abscheulich benommen haben. Ich weiß, du hast alles vergessen. Aber ich möchte mich erinnern. Gut. Reden wir. Womit fangen wir an? Mit Marlene? Mit Fredi. Als er auftauchte, hat alles begonnen. Deine Veränderung. Dieser Fredi hat dich beeindruckt. Du wolltest sein wie er. Ich? Wie Fredi? Ein bisschen. Irgendwie hat dich seine Welt auf einmal fasziniert. Fredi war das Problem, nicht Marlene. Sie war nur eine Randerscheinung. Wegen einer Randerscheinung hast du mich rausgeschmissen. Hör mal, du hast gesagt, du seist auf Reportage am Genfer See. Eine ganz große Sache, ein Riesenbohai. Genaueres wolltest du aber nicht verraten. Jedenfalls hast du mich sogar von dort angerufen, angeblich. Und dabei bist du mit Marlene im Republik gesehen worden. Ein paar Tage später habe ich dich bei ihr erreicht, als du angeblich wieder auf Recherche warst. Wir haben uns nächtelang gestritten und versöhnt und gestritten und versöhnt. Ich kann nicht mit einem Mann zusammenleben, dem ich nicht vertrauen kann. Norina? Ja? Laut Drehplan ist Essen um 5. Jetzt ist es 4. Ja, was kann ich denn dafür, wenn die da oben Krieg spielen? Und was mache ich jetzt? Die stürmen mir die Bude. Improvisieren, Scheiße! Das Tai Chi ist eine Methode, das innere und äußere Gleichgewicht wieder zu erlangen. Ob Norina mit Lukas dieselben Dinge macht wie mit mir? Tun Sie es vielleicht öfter? Ich bin Horst Weber und werde Ihnen in den nächsten Monaten helfen, mit beiden Beinen auf der Erde zu stehen. Macht's Norina mit ihm mehr Spaß? Vor Beginn ist Lukas, ist er besser? Mein gut gebaut ist er ja vielleicht ein bisschen zu drahtig. Aber er hat einen großen Schwanz. Davon konnte sich ja die ganze Fußballmannschaft überzeugen, wenn er unter der Dusche stand. Nicht gerade rekordverdächtig, der Schwanz, aber größer als beim Rest der Mannschaft. Cavetta ausgenommen. Fabio Rossi eingeschlossen. Du weißt bis heute nicht, was die große Sache war? Niemand weiß es. Außer Rufer? Auch der nicht. Deswegen hat er dich herausgeschmissen. Ich habe gekündigt, Sarah. Rufer hat mir den Brief gezeigt. Es war gegenseitiges Einvernehmen. Guck nicht so skeptisch. Ich bin seine rechte Hand. Als Sekretärin weißt du alles über deinen Chef. Bis in die letzte Intimität. Ich war also in einer ganz großen Sache und hatte nicht mal meinen Chefredakteur eingeweiht? Und Lukas, dem hätte ich es doch auf jeden Fall gesagt. Lukas sagte nein. Aber du kennst ja Lukas, der würde dich nicht verraten. Und du, was glaubst du? Los, sag schon. Ich weiß nicht. Am Anfang gab's vielleicht die große Sache. Zumindest hast du sehr engagiert gewirkt. Aber dann, vielleicht hat sie sich einfach zerschlagen. Was habe ich dem Arschloch denn getan, dass er sich vor meine Lok wirft? Soll er sich doch aufhängen oder Tabletten fressen? Wissen Sie, was in Intercity wiegt? Über 620 Tonnen und ich fahre 125 in diesem Streckenabschnitt vor der Feldauer Kurve. Keine 300 Meter Sichtweite und 650 Meter Bremsweg. Und das Arschloch kommt 200 Meter vor mir aus den Büschen. Da bin ich doch chancenlos. Idiot. Hans Gubler, 14. Mai, überfuhr am 12. März den 50-jährigen Lebensmittelchemiker Dr. Andreas Barth. Dr. Andreas Barth. Aus mir? Die Lebensversicherung zahlt bei Selbstmord nichts. Hat ihn wohl nicht besonders interessiert. Ich werde das Haus verkaufen müssen und wieder als Floristin arbeiten. Sagen Sie dem Lokführer, ich verstünde seinen Zorn. Und es tut mir leid. Mir wäre auch lieber, er hätte es nicht getan. Das war die Witwe, aber wie hieß die nochmal? Jacqueline. Genau, Jacqueline Barth. Wann war denn das Interview? Jacqueline Barth, 16. Mai. Wieso komme ich doch nicht weiter? Das ist doch nix. Das ist kein Indiz. Der ganze Redaktionskram ist für die Katz. Was ist das denn? Diverses. Ja, da ist ja nix drauf. Alles mit. Tun Sie damit, was Sie für richtig halten, aber tun Sie es in seinem Sinn. Ich kann mich doch drauf verlassen. Art? Fabio Rossi vom Sonntagmorgen. Entschuldigen Sie die Störung. Ich dachte, die Sache sei erledigt. Ja, selbstverständlich. Meine Frage ist privater Natur, Frau Barth. Ich habe ein Problem. Ich hatte einen Unfall, einen Blackout von 50 Tagen. Ich kann mich an nichts mehr erinnern, auch nicht an unser Gespräch. An welches? Es gab mehrere? Genau genommen 2. Auf dem Band von unserem Gespräch bitten Sie mich, Ihre Unterlagen im Sinne Ihres Mannes zu verwenden. Können Sie mir sagen, worum es sich handelte? Geht das nicht aus dem Band hervor? Das ist leider zum größten Teil gelöscht. Unterlagen? Ach so, der Lebenslauf. Ich gab Ihnen den Lebenslauf meines Mannes mit ein paar biografische Angaben. Können Sie behalten, ich habe Kopien. Sind Sie sicher? Es klang nach etwas Wichtigerem. Wichtiger als der Lebenslauf meines Mannes? Ja, verzeihen Sie. Sonst noch was? Nein, doch. Hören Sie, ich bin zurzeit in Amalfi im Urlaub. Meine Zeit ist kostbar. Um was genau ging es in unserem zweiten Gespräch? Um das Gleiche wie beim ersten. Warum dann ein zweites Gespräch? Das habe ich mich auch gefragt. Oh, dass du es hier aushältst. Ja, wo soll ich denn sonst hin? Wann hast du vor, wieder unter die Leute zu gehen? Ich bin ständig unter Leuten. Aber nie mit mir. Früher sind wir ausgegangen. Sehr unterhaltsam bist du nicht gerade. Wie war dein Tag? Wie war dein Tag, Darling? Termine, Termine, Termine. Erst war ich beim Physiotherapeuten, dann beim Tai Chi. Danach bin ich nach Wiesenhalde gefahren, wo der Unfall passierte. Berthold meint, wenn man bestimmte Orte aufsucht, dann kämen auch die Erinnerungen zurück. Und? Hast du dich erinnert? Ja, zuerst wusste ich gar nicht, wo ich bin. Doch dann war ich auf einmal ganz klar. Lukas Onkel hat dort ein Wochenendhäuschen. Gorama, so heißt das Haus. Idyllischer Ort. Ich war häufig dort mit Lukas und Norina. Jetzt sind Lukas und Norina dort allein. Und? Eifersüchtig? Wirst du jetzt nostalgisch und beschwörst die gute alte Zeit herauf? Entschuldige, ich bin gereizt. Die Hitze, der Job, die halbe Abteilung in den Ferien. Wir führen ein Leben wie ein spießiges Ehepaar. Ich will mehr unternehmen. Lass uns ausgehen. Morgen, okay, nachdem ich bei der Labak war. Ich habe dort ein Gespräch mit dem Geschäftsführer. Der Labak? Ja, der Laden, in dem Andreas Barth gearbeitet hat, bevor er sich vor den Zug warf. Entschuldigung, ich habe Sie vorhin bei der Labak gesehen. Fabio Rossi, ich bin von der Presse. Bianca Monti. Hat Dr. Schnell Ihnen nicht alles erzählt? Ja, die Basics. Ich weiß jetzt, dass die Labak ein privates Labor für chemische und mikrobiologische Analyse ist und dass sie sich momentan in einer Restrukturierungs- und Innovationsphase befindet. Kannten Sie Dr. Andreas Barth? Er hat die Lebensmittelkontrolle geleitet. Ich war seine Assistentin. Wie war er? Nett. Und traurig. Traurig? Ja, in letzter Zeit schon. Haben Sie eine Ahnung, warum er es getan hat? Vermutlich hat es mit Schnell zu tun. Ich weiß es nicht. Schnell wollte ihm die Entwicklungsabteilung wegnehmen. Aber deshalb bringt sich doch niemand um. Aber wenn es einem sonst nicht gut geht, braucht es manchmal wenig. Woran hat er denn gearbeitet in letzter Zeit? An einem Nachweisverfahren für Prionen in Lebensmitteln. Am 2. Mai soll Schnell die Labak übernehmen. Er will die Entwicklungsabteilung in neue Hände geben. Am 27. April nimmt sich der Lebensmittelkontrolleur Barth, der bisherige Verantwortliche für die Entwicklung, das Leben. Knapp 3 Wochen später interviewe ich Barths Witwe. 2 Tage später kommt es zu einem zweiten Gespräch mit ihr. 5 Tage danach gehe ich freiwillig auf eine Pressekonferenz von Lemieux und schmeiß mich an Marlene, die PR-Assistentin, ran. Aus Interesse an ihr oder aus Interesse an der Lebensmittelbranche? 1 Woche später vermittelt sie mir ein Gespräch mit dem Lebensmittelingenieur von Lemieux, Dr. Marc. In der Redaktion lasse ich durchblicken, ich sei an einer großen Sache. Die nächsten 4 Wochen benehme ich mich geheimnisvoll, dann kriege ich eins über den Schädel. Und die Erinnerungen an die letzten 50 Tage sind gelöscht. Und heute erfahre ich, dass Dr. Barth an einem Nachweisverfahren für BSE-Erreger in Lebensmitteln forschte. Allora, du hast 3 Sekunden. Bereit? Aha. Und? Riecht gut. Schimmel, Rauch, Sauerkraut, Ziege, faule Eier oder Schweiße. Sowas gibt es bei mir nicht, eh? Bei mir riecht eine Grappa nach Nüssen, Erdbeeren, Hyazinthe, Rosen, Tabak, Vanille. Und jetzt noch einmal 3 Sekunden. Bereit? Mhm. Ein winziges Schlückchen in der Mundöhle zirkulieren lassen, auf die Geschmacksknospen achten. Und? Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Ich dachte, du bist ein Journalist. Da arbeitet man doch mit Wörtern. Wunderbar. Körperlos ist das Wort. Körperlos. Ich habe kein Gefühl rechts oben. Ist alles taub. Auch die Geschmacksknospen? Etwa 1/4. Und dann versuch's nochmal mit den übrigen. Und? Körperlos. Madonna. Wenigstens der Grappa ist mir geblieben. Heißt das, deine Frau hat dich verlassen? Siehst du sie etwa irgendwo? Sie hat mich mit der scheiße Auswärtsjob alleine gelassen. Weiber! Sind alle gleich. Deine ist auch nicht anders. Wie meinst du, Marlene? Gibt es da was, was ich nicht weiß? Da kam einer. Das ist alles. Mehrmals? Mindestens einmal. Wie sah der aus? Dein Alter. Kurze Haare. Hast du die Sonntagszeitung hier liegen? Da hinten auf dem Tisch. War das der? Das ist der, ganz bestimmt. Schlechtes Foto. Sieht in Wirklichkeit besser aus. Du hast eine Schnapsfahne. Ich denke, du darfst keinen Alkohol trinken. Ich habe allen Grund dazu. Was hatte Lukas hier zu suchen? Können wir darüber reden, wenn du wieder nüchtern bist? Wenn ich nüchtern bin, bin ich nicht mehr hier. Was willst du wissen? Als ich im Krankenhaus war, hast du da mit Jäger gebumst? Nein, nächste Frage. Weshalb ging er dann hier ein und aus? Ging er nicht. Er war ein einziges Mal hier. Zum Fachsimpeln? Marlene, ich weiß Bescheid. Lukas hat meine Story geklaut. Und du warst ihm dabei behilflich. Ich hab dich schon länger im Verdacht. Weißt du, was ich vor 2 Tagen in deiner Schublade gefunden habe, als ich Zigaretten suchte? Meinen Taschencomputer. Wie kommt der da wohl rein? Und weißt du noch was? Alle Daten waren gelöscht. Lukas hat es für dich getan. Du hattest dich in eine Sache verbissen, die dir geschadet hätte. Das hat er gesagt, ja? Um mich vor mir zu schützen, hat er meine Unterlagen geklaut, alle Daten und Termine und Bänder gelöscht, hier und in der Redaktion? Er hat gesagt, nicht viele Leute hätten die Chance, einen Fehler aus ihrer Biografie zu löschen. Hat er deinen Arbeitgeber Lemieux erwähnt? Ach, das war nicht ausschlaggebend. Ich habe es wegen dir getan. Ich bin gerührt, Marlene. Warum hast du meinen Palm versteckt, wenn die Daten eh gelöscht waren? Dann hättest du es gemerkt. Daran hatte Lukas nicht gedacht. Mir fiel es erst dann, als er schon weg war. Ja, mir ist zum Kotzen. Es ist nicht, wie du glaubst. Spar dir die Mühe, ich ziehe aus. Ja? Lukas, ich wusste nicht, dass du jetzt schon bei Norina eingezogen bist. Bin ich nicht, Fabio. Gut, dass du dran bist. Was soll die ganze Verweigerungsnummer? Wir müssen reden. Über was? Über alles. Über alles? Redet man mit Freunden. Ist Norina da? Nein. Wo ist meine Geschichte, Lukas? Welche Geschichte? Wo ist meine Geschichte? Ich weiß nicht, wovon du redest. Wo ist meine Geschichte? Eine halbe Stunde, wie abgemacht. Um spätestens 7:30 muss ich hier weg. Ich fasse mich kurz, Dr. Mark. Wir hatten ja heute auch schon telefoniert. Es geht um unser Gespräch, das wir am 1. Juni geführt haben. Wie gesagt, ein Teil der Daten ist im Zuge des Unfalls verloren gegangen. Welcher Teil? Der Dr. Barths Untersuchungen betrifft. Dr. Barth? Lebensmittelkontrolleur bei der Labag. Sagt mir nichts. Worum geht es bei diesen Untersuchungen? Prionen in Lebensmitteln. Barth hat ein Testverfahren entwickelt, mit dem man Prionen in kleinen Mengen nachweisen kann. Davon hätte ich gehört. Danach suchen wir alle. Ihr Dr. Barth wäre ein gemachter Mann. Mein Dr. Barth ist tot. Er hat sich umgebracht. Einer, der heute kleine Mengen Prionen in Lebensmitteln nachweisen kann, hat keinen Grund, sich umzubringen. Sie erinnern sich nicht an diesen Teil unseres Gesprächs? Hat nie stattgefunden, Herr Rossi. Firma Lemieux Zentrale, Ursula Zipper? Ja, ich hatte Dr. Marks Durchwahl eingestellt. Dr. Mark ist die ganze Woche im Ausland. Vor ein paar Stunden war er noch hier. Das kann nicht sein, er ist am Sonntag geflogen. Ja, aber ich habe doch gerade mit ihm gesprochen. Ich auch, am Telefon, in Chicago. Kann ich Sie mit jemand anderem verbinden? Nein, danke. Das gibt's ja nicht, mit wem zum Teufel habe ich denn da geredet? Und Organisation, da haben wir es. Dr. Klaus Mark, Head Product Development. Scheiße, so sah der nicht aus. Das war der nicht. Wem bin ich denn dann begegnet? Du hier? In der Redaktion? Ja, die letzten offenen Fragen, Sarah. Ich war bei Koller in der Spesenabteilung. Die wollen mir Spesen vom 22. Mai abziehen. Hast du eine Ahnung, was ich in Rimbühl bei einer Firma Polvolat verloren hatte? Polvolat. Sprühmilchpulver und Spezialpulver. Ich habe hier noch 2 Briefe für dich. Soll ich dir die Post in Zukunft nachschicken? Ich bin umgezogen, Kantstraße 14. Was passiert eigentlich mit den Mails, die noch für mich kommen? Die werden automatisch auf deinen privaten Server umgeleitet. Da kommt aber nichts. Doch, geht alles an fabio22@yellownet.com. Kenne ich nicht die Adresse. Du hast sie mir gegeben. Am 15. Juni. fabio@yellownet.com, aha. 22 Nachrichten. Da sieht ja ganz nach Werbung aus. Eine Einladung nach Rom. Was ist das? Absender fabio22@yellownet.com von mir selbst. Betreff Backup, Dokumentenname, erste Fassung Schokoschock, Arbeitstitel Alternative Dr. Barths Vermächtnis. Der Freitag, 27. April, war ein feuchter, grauer Tag, wie geschaffen für das, was Andreas Bahr 52 vorhatte. Niemand konnte sich erklären, weshalb er diese Wahnsinnstat beging, bis seine Frau, Jacqueline Barth, in seinem Nachlass auf eine Archivschachtel stieß. Deren brisanter Inhalt liegt dem Sonntagmorgen vor. Dr. Barth war Lebensmittelchemiker. Er leitete die Abteilung Lebensmittelkontrolle der LABAG, eines renommierten Privatlabors. Sein wichtigstes Projekt, ein Verfahren, mit dem in Lebensmitteln geringste Mengen von Prionen festgestellt werden können. Im Februar geschah etwas Seltsames. Bei einem Experiment war ein nicht präparierter Schokoriegel positiv. Die anderen Packungen des gleichen Produkts ergaben das gleiche Resultat. Der andere Schokoriegel der gleichen Marke ebenso. Sein erster Verdacht fiel auf die Milch. Dr. Barth fand Hinweise darauf, dass für die prionenpositiven Schokoriegel Milchpulver verwendet wurde, das mit Rindertalg fetter gemacht worden war. Aus seinen Unterlagen geht hervor, dass er sich mit der Herstellerfirma in Verbindung gesetzt hatte. Was ihn schließlich zu seinem tragischen Entschluss getrieben hat, geht aus den Unterlagen nicht hervor. Bei dem ersten prionenpositiven Schokoriegel handelt es sich um Schokofit von Lemieux, dem drittgrößten Schokoladenhersteller der Welt. Wann haben Sie das letzte Mal Lemieux-Schokolade gegessen? Hab ich's doch geahnt. Ja? Hast du schon geschlafen? Ja. Oh, wir haben die ganze Nacht und den halben Tag gedreht. Tut mir leid. Weshalb rufst du an? Ich verreise morgen. Für länger? Mal sehen. Deswegen rufst du an? Ich habe das Handy dabei, falls was ist. Was sollte sein? Einfach falls. Und Norina, ich liebe dich. Gute Nacht, Fabio. Viel Vergnügen. Bringen wir es hinter uns. Haben Sie was dagegen, wenn das mitläuft? Ja. Ich gebe Ihnen kein Interview. Das ist ein privates Gespräch. Für das ich 16 Stunden Bahnfahrt in Kauf genommen habe. Ich habe Sie nicht nach Amalfi eingeladen. Das war Ihre Idee. Wussten Sie, woran Ihr Mann vor seinem Tod gearbeitet hat? Wir haben nie über seine Arbeit gesprochen. Ihr Mann hat Prionen in verschiedenen Schokoladensorten von Lemieux nachgewiesen. Das geht aus den Unterlagen hervor, die Sie mir damals anvertraut haben. Warum veröffentlichen Sie nicht einfach Ihre Unterlagen und lassen mich in Ruhe meine Ferien genießen? Weil ich sie nicht mehr habe. Frau Barth, sagt Ihnen der Name Lukas Jäger was? Er hat mich mal besucht. Aha, sieh mal einer an. Wissen Sie, was ich glaube? Dass Sie mit Lukas gemeinsame Sache machen. Sie sind gekauft. Das ist eine perfide Unterstellung, Herr Rossi. Lukas Jäger kam nicht, um mit mir zu dealen. Er wollte lediglich verhindern, dass ich mit Ihnen zusammenarbeite. Er hat gesagt, die Sache hätte sie in Schwierigkeiten gebracht und würde es wieder tun. Tausende, Zehntausende haben Prionen verseuchte Schokolade gegessen. Sind Sie denn überhaupt nicht daran interessiert, dass die Schuldigen gefasst werden? Bei unserem Gespräch damals haben Sie gesagt, der Freitod Ihres Mannes würde Sie in finanzielle Schwierigkeiten bringen. Jetzt machen Sie Urlaub in einem 5-Sterne-Hotel. Es war mehr da, als ich gedacht hatte. Wie erklären Sie sich das? Das Finanzielle war nie Thema bei uns. Sind Sie nie auf die Idee gekommen, dass Ihr Mann Geld kassiert hat, damit er seine Entdeckung für sich behält? Dass er sich aus Scham darüber das Leben genommen haben könnte? Dass Sie hier all das mit der Penunze bezahlen, die Ihnen das Leben gekostet hat? Finden Sie Ihren Verhörton nicht reichlich unverschämt? Bislang habe ich mich freiwillig mit Ihnen unterhalten. Wie alt sind Sie, Herr Rossi? 33. Ich werde dieses Jahr 50. Wenn eine Frau in diesem Alter vor der Wahl steht, wieder als Floristin in kalten Kellern für einen Hungerlohn Blumen zu binden oder in lauen Sommernächten mit gut aussehenden jungen Männern wie Sie von der schönsten Terrasse der Welt aufs Meer zu schauen, glauben Sie, sie überlegt es sich zweimal? Mein Mann hat mir dieses Leben nach seinem Tod ermöglicht. Wenn er dafür seine Seele verkauft hat, da bin ich die Letzte, die sich darüber moralisch zu entrüsten hat. Falls es so ist, wie Sie glauben, ich sage falls, falls es so ist, verbeuge ich mich vor ihm und bewahre ihm bis ans Ende meiner Tage einen Ehrenplatz in meinem Herzen. Einer unserer Sprühbahntrockner wird für ein neues Produkt umgerüstet. Was sagen Sie? Ein Sprühbahntrockner. Mit dem Ding kann man fast alles trocknen. Man kann damit auf Trägersubstanzen wie Milchbestandteile, Pflanzenproteine oder Stärke Fette auftragen. Die Polvolat stellt damit Pulver mit bis zu 80% Fettgehalt her. Was heißt, es können Fette aufgetragen werden? Sie nehmen frische Magermilch oder eine andere Trägersubstanz und fügen ihr die gewünschten pflanzlichen oder tierischen Fette in der gewünschten Menge zu. Und was wird auf der Maschine außer Fettpulver noch alles hergestellt? Alles. Käsepulver, Schokoladenpulver, Säuglingsnahrung, Pulver für die Kälbermast. Und wenn Sie sagen, die Maschine wird für ein neues Produkt umgerüstet, heißt das, sie hat zum Beispiel 2 Tage, sagen wir, Kälbermilch produziert und wird jetzt ein paar Tage Säuglingsnahrung produzieren? So ist es. Und dann reinigen Sie mit Dampf? Ist das nicht gefährlich? Ich meine, Neurochirurgen halten Seminare darüber, ob sie gebrauchtes Operationsbesteck entsorgen sollen, weil Prionen gegen die üblichen Sterilisationsmethoden resistent sind. Sie sind uns gefolgt? Darf ich vorstellen, das ist Fabio Baldi von den schönen Seiten. Der Herr kommt jetzt mit uns. Und zwar sofort. Aber was soll denn das? Lassen Sie mich mal los hier. Hier heraus, Herr Rossi. Ja. Glauben Sie, ich habe Sie nicht wiedererkannt und lassen Sie sich hier nie mehr blicken. Liste der potenziellen Informanten. Jacqueline Barth blockt. Lukas Jäger lügt. Norina paktiert mit Lukas. Bianca Monti, Barths Assistentin. Fehlanzeige. Barth tut, es gebe keine Unterlagen von Barths Untersuchung. Hat sich aber bereit erklärt, in Barths Mailprogramm nach Adressen von Kollegen zu suchen. Die Redaktionssekretärin Sarah Mantei, Zero, sagt, es gebe keinen Scoop über einen Lebensmittelskandal im Sonntagmorgen. Zumindest nicht in absehbarer Zeit. Polvolat, tja, persönliche Katastrophe, die mich nächtelang nicht schlafen lässt. Du siehst müde aus. Stress, komm nicht mehr zum Schlafen. Ich glaube, du hast dein Recht zu erfahren, wer Lukas ist, deshalb erzähle ich dir das. Oh, wie fürsorglich, Fabio. Ich glaube, du verrennst dich da. Die ganze Nummer mit diesem Geschichtenklau ist einfach unglaubwürdig. Sowas würde Lukas niemals tun, niemals. Norina, er ist in die Sache verwickelt. Ich war noch ein weiteres Mal in Lukas' Wochenendhäuschen. Ich habe dort mit einer Nachbarin gesprochen. Sie war die Zeugin eines Streits zwischen uns am 21. Juni, also am Tag meines Unfalls. Und was fast noch entscheidender ist, ich habe Lukas gesehen. Ich war im Atlantik auf einen Drink und ich traue meinen Augen nicht. Da sitzt Lukas an der Seite dieses Mannes, der sich bei mir als Dr. Mark ausgegeben hat. Dr. Mark? Der Leiter der Entwicklungsabteilung von Les Mieux. Nur, dass dieser Dr. Mark nicht der richtige Dr. Mark war. Norina, Lukas steckt tief, tief drin in dieser Geschichte. Er hat meine Unterlagen geklaut, Daten gelöscht, die entscheidenden Personen kontaktiert und manipuliert. Und außerdem hat er sich kaufen lassen von Les Mieux, damit er diese skandalträchtige Geschichte nicht veröffentlicht. Weißt du, was mir an Lukas immer gefallen hat? Er hat dich jederzeit in Schutz genommen, wenn irgendwer über dich hergezogen ist. Selbst wenn das alles stimmen würde, was du mir da erzählst, hätte Lukas mir gegenüber kein Wort davon erwähnt. Ja, und in Kauf genommen, dass du mit jemandem zusammenlebst, der hinter deinem Rücken gegen all deine Prinzipien verstößt. Mach dir um mich keine Sorgen, ja? Tu ich aber. Das hättest du früher tun sollen. Hier, Korallen aus Amalfi. Schön. Gibt's nicht mehr dieses Rot, zieh sie an. Nein, Fabio. Wegen Lukas? Wir haben uns getrennt. Seit wann das denn? Seit gestern. Aber es hat nichts mit dir zu tun. Wie meinst du das? Der Grund, warum ich nicht mehr mit dir zusammen bin, ist nicht Lukas. Der Grund bist du. Sarah, so früh? Lukas ist tot. Was? Lukas ist tot. Wie? Vor einer Stunde kam der Anruf. Sie haben ihn aus dem Wasser beim Kraftwerk gefischt. Er ist vermutlich ertrunken. Weiß es Norina? Sie ist gerade bei der Polizei. Ich fahre gleich hin. Bist du zu erreichen, falls man dich braucht? Natürlich, soll ich auch kommen? Nein, nur falls man dich braucht, hörst du? Komm nicht, ohne dass ich dich anrufe. Recherchen bis auf Weiteres eingestellt. Bin wie gelähmt. Versuche zu verstehen, was vorgefallen ist. Mit einem Mal wird mir klar, dass ich eigentlich wenig über Lukas wusste. Die Beerdigung gestern, ein Trauerspiel. Ich habe geheult wie ein Schlosshund. Aus Schmerz über Lukas, die Hilflosigkeit der Zeremonie oder die eigene Sterblichkeit. Sie sehen ein wenig mitgenommen aus, Herr Rossi. Nichts Ernsthaftes, hoffe ich. Also, wie ich Ihnen schon am Telefon gesagt habe, ist in unseren polizeilichen Ermittlungen ein neuer Aspekt aufgetaucht. Sie kannten ja Lukas Jäger. Haben Sie mit seinem Fall auch zu tun? Nur indirekt. Wenn wir bei einer Leiche Ausweispapiere finden, geben wir die Daten an die Zentrale durch. Die füttern damit den Computer. Dort ist der Name Lukas Jäger in Zusammenhang mit einem Fehlalarm aufgetaucht. Es geht um Donnerstag, den 21. Juni. Das Datum sagt Ihnen vermutlich was. Um 15.08 Uhr wurde ein Krankenwagen in die Gartengenossenschaft Waldfrieden gerufen. Diese liegt oberhalb der Tramstation Wiesenhalde. Anrufer war Lukas Jäger. Er war dann aber dem Krankenwagen entgegengekommen und hat erklärt, es handle sich um einen Irrtum. Man hat seine Daten aufgenommen und ihm eine Rechnung geschickt, die er auch prompt bezahlt hat. Sie sind ja ganz blass. Wir wissen inzwischen, dass ein Verwandter von Herrn Jäger im Waldfrieden ein Grundstück besitzt. Gurama. Kennen Sie es? Ich war schon dort. Wäre es theoretisch möglich, dass Sie da auch am 21. Juni waren? Ich war dort. Ich weiß es. Eine Nachbarin hat es mir erzählt. Das hätten Sie melden müssen. Herr Rossi, wie standen Sie zu Lukas Jäger? Wir waren Arbeitskollegen und Freunde. Später nach meinem Krankenhausaufenthalt haben wir uns zerstritten, weil er mit meiner Freundin zusammen war. Könnte sie auch der Grund einer Meinungsverschiedenheit im Gurama gewesen sein? Ich kann es nicht ausschließen. Ich sag Ihnen jetzt mal, was mir durch den Kopf geht. Sie gehen mit Ihrem Freund und Kollegen ins Gurama. Vielleicht zu einer Aussprache, vielleicht zum Arbeiten. Sie bekommen Streit. Vielleicht wegen Ihrer Freundin. Vielleicht wegen was anderem. Sie geraten aneinander, werden handgreiflich. Sie stürzen unglücklich oder er haut Ihnen was über den Schädel. Sie sind ohnmächtig. Er ruft einen Krankenwagen. Jeder von Ihnen hatte ein Handy dabei, nehme ich an. Ja, man hat dort keinen Empfang. Man muss ein Stück weiter Richtung Friedhof gehen. Sehen Sie? Das ist ein wertvoller Hinweis. So macht es Sinn. Er geht bis dorthin, wo er Empfang hat. Unterdessen erwachen Sie und hauen ab. Als er zurückkommt, sind Sie verschwunden. Er schickt den Krankenwagen weg. Sie irren bei der Endstation Wiesenhalde herum. Den Rest der Geschichte kennen wir. Klingt plausibel, oder? So könnte es gewesen sein. Nur, weshalb sagte er nichts? Hallo? Norina. Ach, bin ich froh, dass du zu Hause bist. Ich muss unbedingt mit dir über Lukas reden. Fabio, du hast mir doch von dieser Geschichte erzählt, die Lukas dir gestohlen haben soll. Ich habe ihn danach gefragt. Wir haben noch mal telefoniert, bevor das passiert ist. Und alles, was er sagte, war, Fabio irrt sich. Willst du dich nicht setzen? Danke. Die Tatsachen sprechen für meine Version. Jetzt noch mehr. Die Polizei geht inzwischen davon aus, komm, lassen wir das, ja? Glaubst du, jemand hat ihn umgebracht? Aus welchem Grund denn? Ja, vielleicht, weil er sich eben nicht hat kaufen lassen. Ich nehme an, die Gerichtsmedizin kann feststellen, ob jemand gesprungen ist oder gestoßen wurde. Ja, vielleicht könnte sie das, aber sie untersucht es gar nicht. Die Polizei hat ja ein Selbstmordmotiv. Mich. Fabio, wenn deine Geschichte stimmt, dann muss es Beweise geben. Wir könnten ja Lukas Sachen durchsuchen. Ja, und wo sind die? Ja, bei mir. Er war dabei, bei mir einzuziehen, als mir klar wurde, dass das nicht gut gehen würde. Stell dir vor, ich glaubte, ich hätte einen Selbstmord auf dem Gewissen. Dabei wurde er umgebracht. Niemand hat den Selbstmord eines anderen Menschen auf dem Gewissen. Ich bin völlig erledigt. Kann ich mich einen Augenblick bei dir ausruhen? Du kannst doch länger bleiben. Betrifft Nachlass Dr. Andreas Barth. Sehr geehrter Herr, bei der Rekonstruktion der Forschungsergebnisse von Dr. Andreas Barth stießen wir auf Ihren Namen. Dr. Barth verstarb im April dieses Jahres. Er hatte sich in den letzten Monaten seines Lebens intensiv mit einem Projekt der Immunoassay-Technik befasst. Falls Sie als einer der herausragenden Spezialisten auf diesem Gebiet von Dr. Barth kontaktiert wurden, wären wir Ihnen dankbar für eine kurze Nachricht an den Unterzeichnenden. Mit freundlichen Grüßen, Fabio Rossi. Einmal an Professor Weiler, an Dr. Dagobert Allmann und an Robert Kochner. Das war überfällig. Ich kann nicht mehr. Seit 4 Stunden wühlen wir uns nun schon durch Lukas Sachen. Ich brauche was zur Stärkung. Wie wär's mit einem roten? Hallo, hat's dir die Sprache verschlagen? Ich wusste nicht, dass ich ihm so wichtig war. Ja, so wie es aussieht, hat er alles aufgehoben, was auch nur irgendwie mit dir zu tun hatte. Bis zu den blöden Klebezetteln, die du ihm irgendwo hingepinnt hast. Von Barths Aufzeichnungen keine Spur. Weißt du, dass wir uns oft deinetwegen gestritten haben? Und richtig geknallt hat's dann, als ich mich geweigert habe, dich im Krankenhaus zu besuchen. Da hat er mir richtig ins Gewissen geredet. Ist doch merkwürdig. Krieg ich noch einen Grappa? Bist du mit dem Fahrrad hier? Ja, steht aufgeschlitzt im Hausflur. Was? Als ich heute Morgen wegfahren wollte, war der Vorderreifen der Länge nach aufgeschlitzt und drin steckten 2 Schokoriegel der Marke Lemieux. Oh Gott. Was hat das zu bedeuten? Also, du kannst selbstverständlich hier schlafen. Also, auf der Gästecouch, okay? Das gestern, das war eine besoffene Verzweiflungstat. Ich fand das schön. Ja. Eine schöne, besoffene Verzweiflungstat. Er hat geantwortet. Sehr geehrter Herr Rossi, ich beziehe mich auf Ihre Nachricht an Professor Weider und bitte Sie, sobald Sie dies lesen, mit mir Kontakt aufzunehmen. Mit freundlichen Grüßen, Dulliman Boswell. Warten Sie schon lange, Herr Rossi? Sie sind Dulliman Boswell? Ja, der bin ich. Verzeihen Sie meinen Auftritt bei unserem letzten Treffen, eine kleine Vorsichtsmaßnahme. Die der Erklärung bedarf, wie ich meine. Das letzte Mal gaben Sie sich als Dr. Mark aus. Wer sind Sie? Ein Mitarbeiter von Lemieux, zuständig für Security. Also auch kein Mitarbeiter von Professor Weider? Professor Weider ist ein Mitarbeiter von uns. Er hat mir Ihre Nachricht zukommen lassen. Übrigens bitte ich Sie, den Zwischenfall mit dem Fahrrad zu verzeihen. Was wissen Sie über Dr. Barth? Ein hochtalentierter Forscher. Nicht nachvollziehbar, seine Entscheidung. Dabei hätte er ausgesorgt gehabt. Lemieux hat ihn gekauft? Nicht ihn, seine Erfindung. Ein hochempfindliches Nachweisverfahren für Prionen in Lebensmitteln. Genau das, worauf die Welt gewartet hatte. Warum hört die Welt jetzt nichts davon? Es ist noch nicht ausgereift, aber in Kürze sind wir soweit, höre ich von unserer Forschungsabteilung. Weshalb hat er das nicht selbst fertig entwickelt? Es hat verschiedene Gründe. Einer hing mit seinem Arbeitgeber zusammen. Seine Vertragssituation war ziemlich unvorteilhaft. Als wir uns dann eingeschaltet haben, wurde für ihn eine viel attraktivere Lösung möglich. Und die Labak war einverstanden, dass es an ihr vorbeilief? Die Labak ist eine hundertprozentige Tochter von uns. Schon immer gewesen? Das nicht. Glauben Sie mir, Dr. Barth hat die richtige Entscheidung getroffen, als er sich mit uns finanziell geeinigt hat. Und dann, als Sie glaubten, Sie hätten alles hübsch geregelt, dann bin ich aufgetaucht. Und als ich mich nicht kaufen ließ, haben Sie sich an Jäger gewandt. Und als das nicht klappte, kriegte ich eins über den Schädel. Jäger hat die Bühne erst betreten, als Sie Ihre Nachforschungen aufgenommen hatten und bei der Labak erschienen sind. Er wollte uns davon überzeugen, dass es Ihnen nur darum ging, Ihre Gedächtnislücken aufzufüllen und Sie an unsere Sache keine Erinnerung hatten. Deshalb habe ich damals unseren Dr. Mark vertreten. Ich wollte mich davon überzeugen, wie total Ihre Amnesie war. Als Sie nicht aufhörten zu recherchieren, habe ich Herrn Jäger informiert, dass wir jetzt eingreifen. Daraufhin hat er gedroht, die Sache selbst zu veröffentlichen, damit Sie aus dem Schussfeld gerieten. Hat mich beeindruckt mit seiner Loyalität, der junge Mann. Wie viel haben Sie ihm gezahlt? $800,000. Das waren zum damaligen Kurs etwas unter 1,4 Millionen Schweizer Franken. Aber nicht ihm haben wir das gezahlt, sondern Ihnen, Herr Rossi. Betrachten Sie die Information als meinen Beitrag zur Rekonstruktion Ihres Gedächtnisses. Wo sind die $800,000? Gut angelegt. In der Firma. Wie abgemacht. Ich kam zu dir mit $800,000 und bat dich, sie für mich anzulegen. In bar? In einem Jutebeutel vom Bioladen. Hattest du mich gefragt, woher ich das Geld hatte? Wenn du das hättest sagen wollen, hättest du es gleich zur Bank bringen können. Scheiße, warum hast du mir nichts davon gesagt? Ich wollte sehen, ob es dir wieder einfällt. Und wenn es mir nicht wieder eingefallen wäre? Dann hättest du es auch nicht vermisst. Das reicht, um 4 Wochen lang täglich Zwetschgenmarmelade zu kochen. Ja, riecht penetrant vergoren. Norina! Was denn los mit dir? Du bist ja schneeweiß. Der Geruch. Ich erinnere mich jetzt. Ich weiß, wo die Unterlagen sind. Komm mit. Hier in diesem Fass wurde früher Obst vergoren. Deshalb habe ich mich daran erinnert. Alles vollständig? Sieht so aus. Was ist damals passiert, Fabio? Wir haben uns wie die Teufel gestritten. Ich habe ihn beleidigt, verspottet, wüst beschimpft. Leck mich am Arsch, du Saubermann. Die Geschichte ist gestorben, ob du nun mitmachst oder nicht. Finito. Ich habe Barts Aufzeichnungen ausgehändigt. Und ich habe sie kopiert. Und danach bin ich wutschnaubend davon, wollte aber plötzlich nochmal zurück. Vom Gartentor aus habe ich dann gesehen, wie Lukas das Paket versteckte. Ich war immer noch rasend. Irgendwie bin ich mit einem schweren Holzstiel auf ihn zugegangen. Und mehr weiß ich nicht. Weißt du was, Fabio? Ich glaube, wir sollten die Sache auf sich beruhen lassen. Und auch die Erinnerung an jenen Fabio, den ich nicht so sehr mochte. Ich glaube fast, ich könnte ihn vergessen. Ich auch. Komm näher, Norine. Und was ist mit Lukas? Wir werden das nicht klären können und manchmal ist es besser, die Toten ruhen zu lassen. Warst du schon mal in Amalfi? Ich kenne dort ein Hotel mit hängenden Gärten und einem Lift direkt hinunter zum Meer. Das klingt teuer. Ich habe ein bisschen was auf der Seite. Ein perfekter Freund. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Martin Suter. Bearbeitung Susanne Hoffmann. Die Rollen und ihre Darsteller: Fabio Rossi, Boris Aljinovic, Norina Kessler, Nicolette Krebitz, Marlene, Anne Moll, Lukas, Konstantin Graudus. In weiteren Rollen: Rolf Becker, Emilio Castoldi, Sabine Falkenberg, Gerhard Garbers, Maike Harten, Kerstin Hilbig, Hans-Michael Kissing, Lennart Krüger, Erik Scheffler, Lena Stolze, Sonja Schilowitzki, Henning Fenske, Werner Wölbern, Marc Zippel. Technische Realisation: Christian Kühnke und Angelika Körber. Regieassistenz: Katrin Albinus. Musik: Milan Mayer. Regie: Annette Berger. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 2003. Dramaturgie und Redaktion: Hilke Feeth.